Der Barkeeper räumt die Gläser zusammen. Die Klofer hat mäßig zu tun im Revier. Die böse Uhr hat die Gäste vertrieben. Die Gäste sind fort, außer mir. Ihr Fahrrad im Flur. Die böse Uhr zeigt nur um und unten. Ich frag mich, was meinen die nur? Ich bin der letzte Kunde. Ich komm nicht los vom Hahn. Ich muss zu Hause.